So, jetzt geht es sozusagen von den politischen Beispielen, die uns am Herzen liegen, zurück in die theoretische Diskussion. Und ich möchte vorab, das ist mir ganz wichtig, klarstellen, mit dem Thema der diesjährigen Marktschule, Fetischismus, hat mein Vortrag nur mittelbar zu tun. Den Terminus Gebrauchswertfetischismus verwendet Marx nicht. Insofern spreche ich zunächst nicht über Fetischismus bei Marx. Den Gebrauchswert findet Marx bekanntlich in der zeitgenössischen politischen Ökonomie als zentralen Begriff vor. Entsprechend bleibt dieser von Bedeutung in seiner gesamten Kritik der politischen Ökonomie, explizit in den drei Bänden. In meinem Beitrag hier beziehe ich mich zunächst auf eine Diskussion der späten 70er Jahre. Das ist jetzt für viele schon fast nicht mehr wahr. Damals glaubten linke Menschen, den Gebrauchswert als revolutionstheoretische Kategorie hochhalten zu können. Deshalb habe ich damals ironisch von Gebrauchswertfetischismus gesprochen. Das hat also nichts mit dem marxischen fetischen Begriff zum Streiten zu tun. Sondern ich übertrage es jetzt gerne sozusagen ein Stückchen aktuelle Politik meiner Jugendzeit nochmal Revue passieren lassen, die, wie ich sie jetzt mal nenne, verkürzt zusammengefasst Gebrauchswertdebatte. Betrachtet man die gegenwärtige Diskussion, da kann ich mich einfach anschließen, das kurz machen, der Occupy-Bewegung fällt auf, dass es auch da, wie Hendrik Wallert gesagt hat, das würde ich auch teilen, verkürzte Zugriffe auf gesellschaftliche Realitäten, die in gewisser Weise ideologischen Formen aufsitzen, gibt. Und damals hat in dieser Debatte über den Gebrauchswert als Schlüsselkategorie der Kapitalismuskritik, so wurde das genannt, eine ähnliche, würde ich sagen, ideologische Stellung stattgefunden oder zumindest eine vergleichbare, wie sie heute den Weg zu einer kritischen Auseinandersetzung mit kapitalistischen Verhältnissen erstellt. Worum ging es? Als Helmut Reinicke 75, Wolfgang Kauer 76 und Stefan Reuer 77 den Begriff des Gebrauchswerts auf die Tagesordnung setzten, war die Studentenbewegung an ihr Ende gekommen und die Marx-Lektüre weitgehend aufgegeben. Anti-Atomkraft- und Ökologiebewegung gewann an Attraktion. Alternative, in Anführungszeichen, Gebrauchswertproduktion im Sinne wieder in Anführungszeichen ökologischer Kreislaufwirtschaft wurden von vielen damals als praktische Kapitalismuskritik verstanden. Reinicke, Kort und Breuer, die ich jetzt nicht so stark auf deren Referenzen rein, das würde den Zeitrahmen sprengen, Reinicke, Kort und Breuer suchten ausgehend vom Marxismus Horkheimers und Adornos hier kritisch zu intervenieren, gegen diese beginnende Anti-Atom- und Alternativbewegung bzw. deren Vorstellungen. Die drei Autoren diskutierten, insofern sie sich auf Marx bezogen, den Gebrauchswert einerseits, da sind sie sozusagen streng in drei Bänden, als vom Kapitalverhältnis wesentlich bestimmt, andererseits aber als revolutionstheoretische Kategorie. Helmut Reinicke bedient in seinem Buch die damals gängige Vorstellung von einer Revolution des ziemlich Konkreten gegen das abstrakt Allgemeine. Der Gebrauchswert, so glaubte er, sei einerseits, das ist jetzt ein Zitat, urkommunistische Naturbeziehung zwischen Dingen und Menschen, andererseits das Dasein der Dinge für nach Überwindung des Kapitalismus werden soll. Auch Wolfgang Port nimmt einen subversiven Charakter des Gebrauchswerts an. Bedeutung für die Krisentheorie habe dieser als, Zitat, Refugium, also Fluchtstätte für alles, was sich der Logik des Kapitals entzieht und woran die Begriffe der politischen Ökonomie scheitern. Dies macht Port vor allem an der lebendigen Arbeit fest, die Produktivität der Arbeit, die Produktivkräfte und die geschichtsbildende Potenz scheinen dem Kapital anzugehören, nicht der Arbeit. Da haben wir heute Morgen was drüber gelesen. Aber Port macht damit was anderes. Er behauptet, die zivilisatorische Tendenz des Kapitals und die fasst er als sukzessive Abschaffung der Arbeit durch die Arbeit selbst, die sei an ihr Ende gekommen. Das deckt sich mit der Spätkapitalismus-Theorie, der kritischen Theorie, also Frau Kantner Adornos. Auch die Zeit, als das Kapital noch nützliche Dinge hervorgebracht hat, sei vorbei. Übrig bleibt am Ende die widerspruchsfreie Position von einfachen Schuldigen. Der letzte in dieser Reihe, Stefan Breuer, setzt sich in seiner Auseinandersetzung mit Herbert Marcuse unter anderem mit den Vorstellungen vom Gebrauchswert als, Zitat, Statthalter des Nicht-Identischen. Das Nicht-Identische ist ja auch ein bekannt problematischer Terminus bei Adorno. Und der Gebrauchswert soll also als Statthalter des Nicht-Identischen fungieren. Dieser lasse die objektive Unmöglichkeit der Revolutionstheorie hervortreten. Also wir merken, dass das nicht läuft, indem er und Marcuse noch einmal alle ihre Möglichkeiten durchspielen bis zur fadenscheinigen Apotheose unmittelbarer Bedürfnisse. Also in der Studentenbewegung war die Rede von unseren Bedürfnissen als sozusagen politischer Vokabel eine ganz wichtige Angelegenheit. Für Breuer hat der Gebrauchswert aber auch nur noch ex-negative Bedeutung. In der abstrakt-technischen Rationalität und der Maschinerie habe er seinen Doppelcharakter verloren, zugleich im Moment der Wert der Gesellschaftung zu sein und diese zu transzendieren, also über sie hinauszuführen. Somit nimmt auch Breuer einen Point of No Return an. Seine Kritik einer an der Arbeitsmetaphysik festhaltenden Revolutionstheorie mündet schließlich in Marcuses eindimensionale Gesellschaft mit dem Unterschied, dass man bei Breuer in eine dantische Hölle eintritt, wo man alle Hoffnung fahren muss. Damit ist sozusagen sowohl die Frage der Arbeit als des Mehrwerts als der Möglichkeit einer Veränderung der kapitalistischen Gesellschaft überhaupt verabschiedet. So, das konnte ich jetzt nur ganz, ganz kurz skizzieren. Ich wollte aber nochmal auf folgende Probleme hinweisen, die ich dieser Debatte gestellt habe. Was sich dann durchhält, ist ein schlicht dualistisches Muster. Immer sind es zwei Prinzipien, die sich gegenübertreten. Tauschwert und Gebrauchswert, Kapital und Arbeit, Abstraktes und Konkretes, allgemein ein einzelnes, totes, lebendiges, identisches, nicht identisches. Kurz auf der einen Seite das unwahre Ganze, Adorno zu tragen, auf der anderen das künstliche Hoffnung. Ja? Gut, also da sehe ich ein ganz großes Problem. Nicht, dass man bei Marx nicht Verkehrung findet, wo der eine oder andere dieser Begriffe auftaucht, nicht, dass es bei Adorno damit noch kluge Sätze gäbe. Aber aber dass das dann damals politisch diskutiert worden ist, das liegt tatsächlich irgendwie in ihrer Kontrolle auseinander. Die Autoren verhängen methodisch fahrlässig Aussagen mit ihren Stellenwerten der Kritik der politischen Ökonomie, haben mit Aussagen über die Welt überhaupt. Das klingt also stehen. Die strapazierten Varianten der Spätkapitalismus-These implizieren nicht nur problematische Epochalisierungen, sondern auch geschichtsmetaphysische Vorstellungen. Also wir sehen alle sozusagen eine Totalität drin, aus der wir überhaupt nicht mehr rauskommen können. Als Konsequenz ergibt sich, dass man mit den Revolutionshoffnungen große Auseinandersetzungen mit den massischen Texten aufgeben kann, die man meiner Meinung nach noch gar nicht ernsthaft begonnen hat. Dagegen wird hier vorgeschlagen, das haben wir ja heute Morgen auch versucht, die Schriften von Marx als Versuch zu lesen, die Logik der Produktion und Reproduktion des Kapitalverhältnisses als gleichsam stillgestellte Geschichte vorzuführen. Unterstellt wird, dass Marx über ein durchaus reflektiertes Geschichtsverständnis verfügt, welches sich in Form bei der aufmerksamen Lektüre der Schriften der Kritik der politischen Ökonomie erschließt. Dabei bleibt die Schwierigkeit und die Notwendigkeit, den argumentativen Kontext zu beachten und sorgsam zu unterscheiden, ob vom Gebrauch wird, ein Begriff der politischen Ökonomie die Rede ist, also durchgesetzte kapitalistische Verhältnisse vorausgesetzt, oder ob mit dem Wort Gebrauchswert bezogen, zum Beispiel auf vorkapitalistische Produktionsweise, eigentlich nur Produkte bzw. Konsumgegenstände gemeint sind. Das ist bei Marx stellenweise unscharf, auch sozusagen die Quelle für viel Missverständnis. So, jetzt würde ich übergehen, mein Versuch ganz kurz, nicht nur so ansetzen, zu skizzieren, wie kommt denn der Gebrauchswert in der Kritik der politischen Ökonomie vor. Festzuhalten ist, er kommt in allen Schriften zur Kritik der politischen Ökonomie und auf allen Ebenen der Darstellung vor. Eingeklammert wird sozusagen die Werkgeschichte, was in frühen und in späten Gemeinsamkeiten und Unterschiede können wir hier nicht drauf eingehen. Es kann nur versucht werden, zentrale Zusammenhänge, in denen der Gebrauchswertbegriff auftaucht, anzuweisen. Und was ich jetzt, worauf mir jetzt ankommt, ich möchte andeuten, wie er dabei seine Bedeutung verändert. Deshalb ziehe ich mich nicht nur auf die Kapitalverhältnisse, sondern auch stellenweise auf die Grundrisse, wo ich glaube, wo das sozusagen manchmal noch deutlicher wird in Bezug auf die Bedeutungsveränderung des Gebrauchs wird. Also erkennen und haben es noch einmal durchdekliniert, die Ware als elementares Reichtum der kapitalistischen Gesellschaft und hier steht im Zentrum die Nützlichkeit eines Dings, so heißt es wie Weißessen, die es zum Gebrauchswert macht. Das heißt, dass es menschliche Bedürfnisse irgendeiner Art befriedigt, auch fiktive, wie sie durch die geschichtlichen Taten des Menschen hervorgebracht worden sind. Das ist natürlich ironisch, wie sich sozusagen in der Geschichte der kapitalistischen Gesellschaft auch herausgebildet haben. Dieser Hinweis, dass man sich das nicht so konkret vorstellen kann, auch wenn Gebrauchswert für jeden Menschen einen Nutzen haben müssen. In der Kritik der politischen Ökonomie, das wissen wahrscheinlich auch die meisten, interessiert der Gebrauchswert zunächst als stofflicher Träger von Tauschwert, wie ja auch in der klassischen Ökonomie hieran die Wertverhältnisse untersucht werden. Und in Bezug jetzt auch nochmal auf, was wir in der Gruppe diskutiert haben, Wissenschaftskritik oder ideologische Form im weiteren Sinne. Wenn der Marx argumentiert, dass der Wert sich vom Nutzen her nicht begreifen lässt, dann hat das natürlich doch, wenn man dem folgt, Konsequenzen für Ökonomie in Gestalt subjektiver Wertlehre. Und die hat die Frage nach dem Wert, die haben die Frage nach dem Wert, die Ökonomie, diese Ökonomie und die Gebrauchswerttheorie, die haben die Frage nach dem Wert dann auch konsequenterweise ausgeschlossen. So, jetzt waren wir bei der Waage, jetzt kommen wir zum Geld. Im Geld, sagt Marx, erscheint der Gebrauchswert als allgemeiner Nutzen. Geld fungiert als allgemeiner Repräsentant des Reichtums und, so heißt es, als Inbegriff der Gebrauchswerte. Und als Inbegriff der Gebrauchswerte ist das Geld zugleich Gegenstand, Zweck und Produkt der Arbeit aller Einzelnen und insofern in den Grundrissen das reale Gemeinwesen. Das ist natürlich die ironische Form, wie der das hier formuliert wird und mit politisch. Es ist dies aber nur als verselbstständigter Tauschwert, der sich als Zweck der Zirkulation setzt, in die eingeht und in die er erhält. Marx spricht daher davon, dass am Geld sein unmittelbarer Gebrauchswert für das lebendige Individuum ganz ausgelöscht ist. Das gilt für die Ebene der einfachen Warenzirkulation, jene Sphäre notwendigen Scheins, in der die zugrunde liegenden Prozesse kapitalistischer Produktion und Verwertung noch nicht sichtbar gemacht worden sind. Also sowohl im Grundrissen, also als im Kapital sind wir da erstmal vor dem Übergang zum Kapital. Hier in den einfach gefassten Geldverhältnissen fällt der Gebrauchswert der auszutauschenden Waren so was außerhalb der ökonomischen Formbestimmung. Man könnte das etwas flapsig vielleicht übersetzen: In diesem Zusammenhang diskutieren die Ökonomen das nicht. Drittens, es wird komplizierter beim Kapital, gerät der Gebrauchswert wieder ins Zentrum. Die lebendige Arbeit figuriert hier als Gebrauchswert für das Kapital. Der Gebrauchswert der wahren Arbeitskraft besitzt Marx zufolge bekanntlich die eigentümliche Beschaffenheit, selbst die Quelle von Wertzuweisung. Dass das Kapital der Arbeit mit stofflicher Gestalt als Rohstoff- und Arbeitsinstrument gegenübertritt, also mit bestimmten nützlichen Qualitäten ausgestattet, erscheint auf dieser Ebene für die Arbeiter gerade nicht als Gebrauchswert. Alle drei Momente des Prozesses, sagt Marx, das Material, das Instrument, die Arbeit fallen zusammen in ein neutrales Resultat, das Produkt. Der ganze Prozess erscheint daher als produktive Konstruktion. Die Produktion der Entschuldigung. Jetzt wechseln wir wieder die Seite. Die Form der bloßen Subjektivität, also die Arbeit in den Produktionsprozess des Kapitals eintritt und die stoffliche Form, in der das Kapital selbst in diesen Prozess tritt, lassen ihn nicht als Produktionsprozess des Kapitals, sondern als Produktionsprozess überhaupt erscheinen. Das wäre jetzt wieder eine Aussage im Zusammenhang mit dem Kapitalfetisch. Dass auch dies nur Schein erweist sich daran, dass die Arbeit nur Gebrauchswert für das Kapital ist, als vermittelnde Tätigkeit, wodurch es sich selbst verwertet. Insofern wird ihre Produktivität zu der des Kapitals, haben wir heute Morgen auch diskutiert. Insofern ist das Kapital Material und Arbeit konsumiert, konsumiert das Kapital sich als Gebrauchswert für sich selbst, so formuliert das Marx in den Grundrissen. Und da sagt er, dies fällt in den ökonomischen Prozess als der Gebrauchswert, Kapital als Geld, woraus mehr Geld werden soll, etwas verkürzt, hier durch den Tauschwert bestimmt. So, dann verkompliziert sich das nochmal mit der Zirkulation des Kapitals, Scheidung, Scheidung, Kapital X und Kapital Circulant, die Marx die von Mercator aufnimmt. Und hier, sagt er in den Grundrissen, spielt der Gebrauchswert selbst als ökonomische Kategorie eine Rolle. Hier erscheint für Marx die besondere Natur des Gebrauchswerts, worin der Wert existiert, selbst als formbestimmend für die Aktion des Kapitals bestimmt. In dieser Arbeitsgruppe 5 gab es eine Debatte mit dem relativen Mehrwert und der technischen Entwicklung und was da alles dranhängt. Wenn man sich das nochmal in Ruhe angucken würde, könnte man da vielleicht die schlau machen. Ich würde nochmal verweisen, dass der Dieter das jetzt ja mit seinem Co-Referent zur Maschinerie aufgreifen. Hast noch zweieinhalb Minuten, lässt wenig ausführen, die Diskussion heute auf der Erbschule, weil die meisten waren ja nicht eben da gewesen, deswegen das Resümee. Zur Weihnachtsessen. Dann versuche ich hier nochmal. Also, für mich ist wichtig, dass in dieser Argumentation der Gebrauchswert auf den verschiedenen Ebenen, die das Kapitalverhältnis ausmachen, eine unterschiedliche Rolle spielt. Als Voraussetzung erscheint, wieder als irrelevant außerhalb der Ökonomie fällt und wieder in ihr Zentrum bewegt. Und da meine ich, es genügt nicht einfach, nur Wertseite und stoffliche Seite auf den Ebenen in ganzer Darstellung zu unterscheiden. Angesichts der Vielgestaltigkeit und Kontextabhängigkeit der Rede vom Gebrauchswert macht es wenig Sinn, eine solche Kategorie überhaupt im Zusammenhang generalisierender Aussagen zu verwenden. Entscheidend ist, dass der Gebrauchswert im strengen Sinne als ökonomische Kategorie, als Träger des Werts, stets ein Moment des Prozesses der Verwertung des Kapitals und seiner Reproduktion. Daher scheint die Wertförmigkeit von der Darstellung der Kritik als übergreifendes Moment. Marx spricht davon, dass ein System der allgemeinen Exploitation der natürlichen menschlichen Eigenschaften zugleich als System der allgemeinen Nützlichkeit verwertet. Und dass so das Kapitalverhältnis destruktiv gegen alles, beständig revolutionierend, alle Schranken niederreißend, die Entwicklung der Produktivkraft, die Erweiterung der Bedürfnisse, die Mannigfaltigkeit der Produktion und die Exploitation und den Austausch der Natur und Geisteskräfte auf der einen Seite vorantreibt und alle Schranken niederreißt, die diesen hemmen. Die Universalität, nach der das Grundaufhaltsam steht, findet jedoch so Maßschranken an seiner eigenen Natur. Und da würde ich jetzt nochmal ganz zum Schluss auch auf die Krisenfrage zurückkommen. Die Schranken treten in den Krisen hervor, schon auf der Ebene der einfachen Zirkulation mit dem Auseinanderfallen von Kauf und Verkauf ist die Möglichkeit von Krisen angelegt. Auf der Ebene des Kapitals treten sie als Auseinanderfallen von Produktion und Verwertungsprozess hervor. Hier bleibt der Gebrauchswert insofern die Voraussetzung, als die Nachfrage immer die für ein bestimmtes Produkt ist und gesamtgesellschaftlich der Begriff der notwendigen Arbeit an eine bestimmte Proportion der verschiedenen Produkte und Produktionsweisen gebunden bleibt. Die Krise erscheint dann als plötzliche Erinnerung all dieser notwendigen Momente und Zusammenhänge mit der Folge einer allgemeinen Entwertung. Das haben wir gerade. Die richtige, eingebildete Proportion, worin sie gegeneinander sich austauschen müssen, um sich schließlich als Kapital bewerten zu können, liegt außerhalb ihrer Beziehung aufeinander, sagt Marx. Stichwort Verselbstständigung. Hier erweist sich der Gebrauchswert als Grenze, die dem Kapital immer nur als Schrank erscheint, insofern es schon darüber hinaus ist, indem es den ganzen Prozess auf neuer Stufenleiter von vorn beginnt, bis es erneut an seine Grenzen kommt. Erscheinen diese Gebrauchswerte nun als Geschöpfe des Kapitals selbst, für die Produktivität der Arbeit als seine eigene, die Produktivkraft als seine Potenz. Von dieser Seite her ist alles Widerständige, von dem die Autoren der Gebrauchswertdebatte versprachen, verschwunden. Und der einzige Widerstand, auf den das Kapital stößt, ist es selbst. Daher meine ich das Festhalten an den sinnlichen Qualitäten und den Bedürfnissen, von denen eingangs die Rede war, bezeichnet einen Standpunkt, der das Kapitalverhältnis gerne außen vor lassen möchte und sich den guten Dingen zu widmen. In diesem Sinne gilt es den Gebrauchswertfetischismus.